Unter dem Kreuz, wo auch mir zu gut, strömte die köstliche Gnadenflut. Dort fand ich Frieden in Jesu Blut. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn. Dort fand ich Frieden in Jesu Blut. Ehre sei dem Herrn. Ich bin aus Gnaden von Sünden rein. Jesus, er wohnet im Herzen drein. Dort unterm Kreuz ward ich ewig sein. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn. Dort fand ich Frieden in Jesu Blut. Ehre sei dem Herrn. Herrliche Quelle, die Sünde heilt, ich bin im Glauben und unverweilt. In deine Sünde Flut geeilt, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn. Dort fand ich Frieden in Jesu Blut, Ehre sei dem Herrn. Komm zu der Quelle so reich und klar, bringt eure Seelen dem Heiland dar. Dann singt ihr einst mit der großen Schar, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Herrn. Dort fand ich